1. Hi ob antwortet und sagt. 2. J. I C H Weiss. Das ist so ist. Why konnte ein Mensch Jemals vor Gott recht behalten? 3. When Gott beschließen word, mit ihm zu streiten, konnte der Mensch ihm nicht einmal auf tausend Fragen ein Antwort geben. 4. Where ist Weiser im Hasen und Machtigen Kraft? Niemand hat sich im Widersetzt und ist unbesorgt geblieben. 5. Versetzt Berger, one das man es bemerkt, und stürzt sie in seinem Zornem. 6. Alas die Erde von ihrem Platz beben, so dass sollen wanken. 7. Befiehlt der Sun, nicht aufzugehen, und versiegelt die Stern. 8. Breitet den Himmel allein aus und schreitet auf den Wogen des Meeres. 9. Schafft den großen Wagen, den Orion, das Siebengestirn und die Sternbilder des Südens. 10. Vollbringt groß, unerforschlich dinge und unzahlig Wunder. 11. Wenn ein Meer vorübergeht, sehe ich ihn nicht, wenn vor beschwebt, nehme ich ihn nicht wahr. 12. Wenn etwas wegnimmt, wer kann ihn daran hindern? Wer darf in fragen, was tust du da? 13. Gott holt seinen Zorn nicht zurück, selbst die Helfer Rahabs bügten sich unter ihm. 14. Why konnte ich im da antworten oder mein Wort sorgfältig wählen, mit ihm zu streiten? 15. Selbst wenn ich im recht wäre, wird ich kein Antwort erhalten, sondern muss meinen Gegner im Neid anfliehen. 16. Wenn ich in Rief unter mir antwortet, wird ich dennoch nicht glauben, dass mich wirklich anhört. 17. Viel mehr wird mich imstem Winzermalmen und mein Wunden one Grund vermehren. 18. A word mich nicht aufatmen lassen, sondern mich mit bitterem Lied sattigen. 19. Get es am die Stork des Machtigen, so ist er unübertroffen, get es am den Rechtsweg, wer kann in Dan Volgericht fordern? 20. Where ich im Recht, word mein eigener Mund mich verurteilen, where ich unschuldig, word mich als Betrüger erscheinen lassen. 21. Ich bin unschuldig, was kommet mich mein Leben? Ich verrackt mein Dasein. 22. Es ist als dasselbe, die Schalb sage ich, vernichtet sowohl den from men als auch den Frevler. 23. When ein plötzlich Katastrophe totet, lacht er über die Verzweiflung der Unschuldigen. 24. Die Erde ist in die Hand der Frevler gegeben, die Organ ihrer Richter Verhalter. Wenn nicht er, wer sonst tut dies? 25. Mein Tage eilen schneller dahin als ein Laufer, sie sind entflohen, one das ich Glück gesehen habe. 26. Sie gleiten dahin wie Schilfbutt, wie ein Adler, der auf sein Butte herbstürzt. 27. When ich denk, ich will meinen Kummer verges sen, meinen Unmut ablegen und heiter blicken, dann schau dir ich vor all meinen Schmerzen. 28. Ich weiß, dass du mich nicht freisprechen wirst. 29. When ich schuldig sein soll, wozu muhe ich mich dann noch verjeblich ab? 30. Selbst wenn ich mich mit schnee wusch und mein Hand mit long reinige, 31. Werdest du mich doch in den Schmutz torchen, so dass mein Kleider abschu vor mir hatten. 32. Den ist kein Mensch wie ich, dem ich antworten konnte, so dass wir gemeinsam vor Gericht treten konnten. 33. Es gibt keinen Schiedsrichter zwischen uns, der sein Hand auf uns bade legen konnte. 34. Nami doch seinen Stock von mir weg und ließ seinen Schrecken mich nicht angstigen. 35. Dann word ich sprechen, one in zu furchten, denn mein Inneres ist nicht von Nature aus so.